Kundgabe 3213b. Empfangen durch Bertha Dudde am 5. und 6.8.1944. Selbstüberwindung. Verstärkter Wille. Erlösungswerk Christi. Vor dem Kreuzestod Christi hatte der Gegner Gottes große Gewalt über den Willen des Menschen. Und diese Macht äußerte sich, dass die Menschen nicht fähig waren, einen Lebenswandel in Liebe zu führen, so sie nicht außergewöhnlich innig mit Gott verbunden waren. Immer waren die Versuchungen durch die Welt zu groß und ihr Wille zu schwach, diesen zu widerstehen. Es ist dies seine Waffe auch jetzt noch, dass der Gegner Gottes durch die Freuden der Welt den Willen des Menschen zu schwächen sucht. Und er hat vollen Erfolg bei denen, die auf ihre eigene Kraft vertrauen, eine Hilfe von oben nicht zu benötigen glauben, die nicht an Jesus Christus und sein Erlösungswerk glauben und daher ihn auch nicht bitten um seine Gnade, um seine Hilfe, die ihnen vermehrten Willen einträgt. Ohne Jesus Christus stehen die Menschen noch voll und ganz unter seiner Gewalt, aus der sie sich nicht zu lösen vermögen, es sei denn, sie rufen Gott innig um Beistand an. Dann aber werden sie auch bald die Bedeutung des Erlösungswerkes erkennen lernen und Jesus Christus selbst als Retter der gesamten Menschheit. Und dann werden sie auch die Gnaden des Erlösungswerkes bewusst in Anspruch nehmen. Der Weg zur Höhe wird ihnen leicht werden. Denn wo der Wille ist, ist auch die Kraft zur Ausführung. Der geschwächte Wille aber hat nur die Kraft, Dinge zu verrichten, die zum Abgrund führen. Und diese Kraft geht ihm von unten her zu. Das heißt, er nützet die Lebenskraft zu schlechten Taten. Und die Verstärkung dieser Lebenskraft wird ihm vom Gegner Gottes zugeführt. Es steht also der Mensch mit schwachem Willen nicht im Verband mit Gott, sondern mit dessen Gegner. Und er kann sich aus dem Bann des Letzteren nicht freimachen. Es sei denn, er ruft Gott um Hilfe an, die ihm gewährt wird, als Gnade des Erlösungswerkes Jesu Christi. Folglich muss das Anerkennen des Erlösungswerkes erste Bedingung sein. Ansonsten sich der Mensch nicht dieser Gnade bedienen kann. Im Glauben an das Erlösungswerk kann der Mensch Großes vollbringen. Denn sein Wille wird eine Stärkung erfahren, die ihn zu allem befähigt, so er tief glaubt. Denn die Kraft des Willens, die Jesus Christus im Übermaß besaß, teilt sich ihm mit. Er kann sich befreien aus der Macht des Widersachers. Er kann Gott zustreben, ohne von jener Macht zurückgerissen zu werden. Und er erreicht sein Ziel, selbst wenn ihm zahlreiche Versuchungen sein Streben erschweren. Aber er leistet ihnen Widerstand, weil sein Wille stark ist und entsprechend auch die Kraftzufuhr, die Jesus Christus durch seinen Tod am Kreuz den Menschen erworben hat, die an ihn glauben und die Gnaden des Erlösungswerkes bewusst in Anspruch nehmen. Amen.